mich schon ganz doll, doch auf die Dauer kann ich das nicht ab. Und spüre ich in mir überhaupt keine Ruhe, es kribbelt mächtig unter meiner Haut. Dies Kribbeln, ja, das kenne ich und ich weiß schon, was ich tu. Ich renn zum Zug, das Nötigste verstaut. Ich fahr an die Küste, zum Buddha, zu den Möwen und dem Wind. Nicht nur wegen der gesunden Lüfte, auch wegen zwei, drei Kumpel, die dort aufzutreiben sind. Alten Bude ohne Bart.